Ein deutsches Märchen. Das neue Jahr. Es war Silvester und Maurice schlief fest in seinem Bett. Plötzlich klopfte es an seinem Fenster. Er zuckte zusammen. Hey, Maurice, komm mit mir raus. Komm schon, aufwachen. Aber es ist noch nicht einmal Tag und es ist so kalt draußen. Oh, das Morgengrauen hat begonnen und wir haben viel zu tun. Arbeit? Wer bist du denn? Und welche Arbeit soll ich um diese Zeit machen? Ich bin das neue Jahr und ich habe Segen für alle dabei. Aber ich bin zu klein, um den Wagen selbst zu ziehen. Willst du nicht kommen und mir helfen? Es ist so warm und gemütlich in meinem Bett und müde bin ich auch. Müssen wir denn jetzt schon los? Können wir nicht warten, bis der Morgen richtig anbricht? Ich verspreche dir, wenn du jetzt mit mir kommst, wirst du dich glücklicher fühlen, als du es je zuvor getan hast. Bitte, bitte komm mit mir. Gut. Maurice zog sich schnell an, verließ sein Haus und ging hin, wo das neue Jahr wartete. Hey, netter Wagen. Es heißt Liebe und Güte. Das fühlt sich gut an. Oh, komm einfach mit mir. Es wird sich viel besser anfühlen. Würdest du mir bitte helfen, den Wagen zu ziehen? Sicher. Also das neue Jahr gab Maurice eines der Seile, um ihm zu helfen, den Wagen zu ziehen. Zusammen gingen sie die Straße hinauf durch den Schnee, um Joes Haus zu erreichen. Das ist Joes Haus. Er arbeitet in unserem Garten. Er hat keine Kinder. Er hat sogar keine Familie. Warum fahren wir denn dorthin? Das ist genau der Grund, warum wir zu ihm gehen. Es ist Neujahr. Sollten wir nicht einem Mann ein gutes Gefühl geben? Niemand verdient es, den Silvesterabend allein und einsam zu verbringen. Das ist wahr. Also, was soll ich deiner Meinung nach tun? Sein Haus ist fast eingeschneit. Wir werden nicht dorthin fahren können. Schaufle einen Weg frei, während ich einige der Segnungen, die ich für ihn habe, ablade. Mal sehen. Vielleicht einen neuen Mantel und einen dicken Schal, ein warmes Neujahrsdinner und ein herzhaftes Frühstück. Ein neues Paar Schuhe. Das wird ihm gefallen, oder? Papa hat ihm gerade seinen alten Mantel gegeben. Aber würde er oder jemand anderes nicht gerne einen neuen haben zur Weihnachtszeit? Ja. Ich denke, dass ihm die Geschenke, an die du gedacht hast, gefallen werden. Also schaufelte Maurice den Schnee vor Joes Haustür weg, während das neue Jahr die Geschenke ablud und zu Joes Haus brachte. Werden wir jetzt die Glocke läuten? Oh nein, warum ihn stören? Wir werden sie einfach in sein Wohnzimmer stellen. So kletterte das neue Jahr durch das Fenster hinein und legte die Geschenke auf Joes Tisch. Als Maurice das sah, fühlte er eine Art Aufregung, die er noch nie zuvor gespürt hatte. Schon der Gedanke daran, wie glücklich Joe sein würde, alle Geschenke zu erhalten, ließ Maurice' Herz vor Freude springen. Es war ihm unerklärlich, aber es fühlte sich so schön an. Als nächstes ging das neue Jahr in Richtung Bessies Haus. Das ist Bessies Haus. Sie näht für ihre Mutter. Was sollen wir ihr geben? Bessie ist seit ein paar Tagen krank. Ein schöner Strauß Blumen und eine Schokolade am Neujahrstag sollten sie glücklich machen. Was sagst du? Ja, das wäre wunderbar. So kletterte das neue Jahr wieder durch das Fenster und legte einen Strauß der schönsten Blumen, die du je gesehen hast, und eine riesige Schokolade auf Bessies Bett. Maurice fühlte die gleiche schöne Freude, die er zuvor empfunden hatte, nur bei dem Gedanken, wie glücklich die Blumen und die Schokolade Bessie machen werden. Es war, als ob Maurice selbst die Blumen und die Schokolade erhalten würde. Das neue Jahr und Maurice wanderten durch die ganze Stadt und brachten allen möglichen Leuten Geschenke. Irgendwie wusste das neue Jahr immer genau, welchen Segen man jedem Menschen geben sollte. Aber egal, wie viele Geschenke es machte, der Wagen würde nie leer werden. Wie kommt es, dass der Warenkorb immer voll ist, egal wie viele Geschenke aus ihm entfernt werden? Liebe und Freundlichkeit nehmen nie ab, egal wie sehr man davon nimmt. Je mehr Liebe und Freundlichkeit du austeilst, desto mehr nimmt sie zu und desto mehr Freude empfindest du selbst. Maurice! Maurice! Wach auf! Was? Es ist Neujahrsmorgen. Wach auf, mein Lieber. Neujahrsmorgen. Das neue Jahr. Der Wagen der Liebe und Güte. Was? Frohes neues Jahr, Mutter. Je mehr Liebe und Freundlichkeit du gibst, desto mehr gibt es und desto mehr Freude empfindest du selbst. Danke, dass du mich geweckt hast, Mutter. Du siehst, ich werde dieses neue Jahr zum freundlichsten aller Zeiten machen. Maurice zog sich an, nahm das wenige Geld, das er in seinem Sparschwein gespart hatte, und nahm auch eine Schokolade, die ihm sein Onkel gegeben hatte, und rannte aus dem Haus. Er konnte es sich nicht leisten, einen Mantel zu kaufen, aber mit seinen Ersparnissen kaufte er Eier und Pfannkuchen von einer Bäckerei und lief zu Joes Haus und klopfte an. Oh, guten Morgen, Maurice. Was führt dich hierher? Heute ist mein freier Tag, weißt du? Ich weiß, und ich habe dir was mitgebracht. Ein Neujahrsfrühstück für dich. Ich dachte, du möchtest ein paar Eier. Und du hast mir einmal gesagt, dass du Pfannkuchen mit Honig und Zimt magst. Mensch, ich liebe Pfannkuchen mit Honig und Zimt. Danke. Das ist so, so aufmerksam von dir. Es ist Jahre her, dass jemand daran gedacht hat, was ich mir wünsche und das gebracht hat. Das bedeutet mir viel. Ich danke dir. Das kleine neue Jahr hatte recht. Liebe und Güte sind wirklich die schönsten Dinge der Welt. Als nächstes ging Maurice zu Bessies Haus mit der Schokolade und den Blumen. Hey Maurice! Hallo Bessie. Wie fühlst du dich? Es muss sich schrecklich anfühlen, ein Neujahr krank zu sein. Das stimmt. Aber ich fühle mich schon dadurch so viel besser, dass jemand zu Besuch kommt. Ich habe dir das mitgebracht. Das ist so süß von dir, Maurice. Ich danke dir vielmals. Frohes neues Jahr, Bessie. Und vielleicht sollte ich später für ein Spiel, Ludo oder so, vorbeikommen. Das wäre so toll. Es ist wirklich lästig, so einfach im Bett zu liegen, den ganzen Tag nichts zu tun. Ein Spiel würde mir wirklich helfen, schneller gesund zu werden. Bessie war so glücklich. Und zu sehen, wie glücklich sie war, machte Maurice noch glücklicher. Und von da an würde Maurice allen seinen Freunden und sogar Fremden Liebe und Freundlichkeit entgegenbringen. Und so war er der glücklichste Junge der Stadt.